Jubiläum. Ich rolle das R. Weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt. Dann rollt es um die Welt. Nimmst du schon auf? Ja. Ja, wundervoll. Herzlich willkommen zu A, der Kurzfunk von Ach. Wie immer, 10 Hinweise, um eine Persönlichkeit der Geschichte zu erraten, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's mit Hinweis Nummer 1. Am 19. Mai des Jahres 1946 wurde ich als Kind eines bulgarischen Einwanderers und einer Polin in Kolmogny, Frankreich, geboren. Ich hatte 4 Geschwister. Der Bulgare ist eingewandert, die Polin aber nicht. Das gibt mir zu denken. Tja, welches Jahr? 1946. Okay. Möchtest du schon lösen? Nein. Weil das klang sehr wissend. Ja, das kann ich. Wissen vortäuschen ist voll mein Ding. Sehr gut. Hinweis Nummer 2. Schon mit 12 Jahren arbeitete ich auf dem Bauernhof meiner Eltern. Mit 14 verließ ich mein Elternhaus und machte eine Lehre in Holzbearbeitung. Berühmte französische Holzbearbeiterinnen für 100, bitte. Di. Haben wir, nee, warum bin ich bei einer Frau? Hat er was gesagt von Frau? Nee, es könnte auch ein Mann sein. Nein. Dann Hinweis Nummer 3. Die Arbeit in der Fabrik sagte mir nicht zu und so ging ich 1964 nach Paris und arbeitete als Möbelpacker. Wahrscheinlich keine Frau. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir da jetzt eine echt taffe Frau vor, die hier so mit Axt und Säge und dann irgendwie Möbel packt und hier noch ein bisschen. Packst du Möbel mit einer Säge? Nein, das sind unterschiedliche Tätigkeiten. Mensch. Das sind kleinere Stücke, kann man einfach transportieren. Ich habe das nicht zu Ende gedacht. Ach, schön. So, jetzt muss ich nochmal komplett zurückdenken, weil wenn man so einmal auf dem falschen Trichter ist von Anfang an, dann, vergesst es einfach. Hinweis Nummer 4. Ich wurde bekannt als das 8. Weltwunder. Ich habe das Gefühl, es müsste klingeln, aber es klingelt nicht. Das sagst du auch erstaunlich häufig. Ja. Ich habe auch wirklich erstaunlich oft das Gefühl. Eins der häufigsten Gefühle, was du empfindest. Also die Liebe zu deinen Kindern, zu deiner Frau, stolz über deine Arbeit und dann, dass du das Gefühl hast, dass du es eigentlich erraten müsstest. Nein, viel öfter habe ich das Gefühl, dass ich was wissen müsste und weiß es nicht. So, das habe ich noch häufiger. Und es sagt jetzt nichts Negatives über die Liebe zu meinen Kindern. Hinweis Nummer 5. Ein Hobby von mir wurde später die Pferde- und Rinderzucht. Dieser kam ich auf meiner Ranch in Allerby, North Carolina nach. Also Hinweis, das ist jetzt schon wirklich deutlich später. Der Marlboro-Mann. Nice. Das 8. Weltwunder. Ja. Dass einer, der so viel raucht. Er raucht und ist immer noch nicht tot. Solange Marlboro-Mann. Der Marlboro-Mann, das 8. Weltwunder. Wie der Dominik mich jedes Mal disst, wenn ich halt versuche hier irgendwie einfach mal frei zu denken. Ja? Ja. Und jedes Mal kommt so, das limitiert mich in meinen Möglichkeiten, Dominik. Tut mir leid. Aber Dominik, dann mach doch du mal einen Vorschlag, was es sein könnte. Oder und dann bin ich ganz negativ, wenn du das machst. Das kannst du gar nicht, bist du ein grundpositiver Mensch. Oh. In welche Richtung denkt ihr denn, dass es geht gerade? Eine langweilige Richtung. Langweilig? Ist zwar ein Witz. Mach keine so schlechten Witze, Dominik. Hinweis Nummer 6. In meiner Disziplin trat ich oftmals gegen 2 Kontrahenten gleichzeitig an. Okay. Arm drücken. Wäre spektakulär. Ja, also bei das 8. Weltwunder stelle ich mir schon den starken Mann auf einem Wanderzirkus vor. Ich weiß es. Andre the Giant. Richtig, es ist Andre the Giant. Weil ich dir mal wieder die Vorlage gegeben habe. Ja, sehr schön zusammengearbeitet. Das. Toll. Und es war Armdrücken, richtig? Nein. Schade. Es war Wrestling. Armwrestling, sag ich doch, Armdrücken. weißt du vielleicht nicht, aber Wrestling, Armwrestling ist der englische Begriff. Ich weiß, aber es geht um dieses klassische Showwrestling. Zu Deutsch heißt es Armdrücken. Nur, dass wir uns da auch verstehen. Aber ich habe noch trotzdem die Hinweise, weil die einfach so schön sind. Hinweis 7. Ich trank einmal 119 Dosen Bier zu je 350 Millilitern in 6 Stunden. Easy. Ja, also 119. Er hat einen ganz normalen Samstagabend verbracht. Also das sind so, ja. Das sind über 40 Liter. Einmal ging ich Sonntagabend um 9 Uhr ins Bett. Ja. Hinweis Nummer 8. Bei den Dreharbeiten zu einem Film legte ich einmal die Produktion kurzzeitig lahm. Nach einem epischen 16-sekündigen Darmwind fragte nach der Stille jemand, geht's dir gut? Meine Antwort, jetzt schon, Boss. Princess Pride? Richtig. Hinweis 9. 12 Tage, nachdem ich zur Beerdigung meines Vaters nach Paris gereist war, verstarb ich selbst. Ich konnte in Frankreich nicht kremiert werden, sodass ich in die USA überführt werden musste. Meine Asche wurde dann auf meiner Ranch verstreut und mein Erbe ging an meine einzige Tochter Robin. Weil tatsächlich, Problem, die Krematorien waren alle einfach nicht groß genug. Weil der war, also man stattet ein bisschen, aber wohl so um die 2,17 Meter groß. Aber der hatte doch eine Säge. Boah. Ich glaube, das war mal der krassesten Tatort-Folgen, die ich jemals gesehen habe. Weil Tatort ist ja oftmals irgendwie so mit mega Unreal Giant? Nein, aber ich würde das ja ganz sehen. Da war mal irgendwie so ein Vater, Familienvater ist mal irgendwie, keine Ahnung, alle Teile, irgendwie Körperteile abgesägt worden und du hast die ganze Zeit überlegt, wie man Geld geschuldet hat, ob irgendwie mit der Mafia sich angelegt hat, die Russen, bla bla. Am Schluss kam raus, dass er seine Frau immer wieder vergewaltigt hat in der Ehe und dass die halt einfach so kaputt war, dass sie halt so körperlich schwach, dann hat sie einfach ganz logisch erklärt, ich habe die Leiche anders nicht tragen können, also habe ich ihm Arme und Beine abgesägt. Ah, so, what okay. The hell? Das war ziemlich verstörend. Und Hinweis Nummer 10. Ich war ein Weggefährte von Hulk Hogan, sanfter Riese in The Princess Bride. Mein Name ist André René Russimov. Russimov? Wie bist du denn da drauf gekommen? Den hatte ich schon länger mal auf dem Schirm, dass ich den mal in ein A packen möchte. Das ist nämlich extrem witzig. Ich habe garantiert schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich ein großer Fan bin von US-Sport und ein Riesenfan von Bill Simmons. Das ist der Sports Guy und okay. Der hat unterdessen so ein Medienimperium aufgebaut, also mit ganz viel Podcasts, theringer.com. Und der hat tatsächlich auch eine Kooperation mit HBO und hat jetzt eine Dokumentation über Andre the Giant produzieren lassen. Okay. Diese Bill Simmons. Und die hat jetzt die Tage erst Premiere gehabt. Du hättest es vom Timing her nicht besser schalten können, wenn du quasi es genau auf diese Dokumentation hättest punkten wollen. Ach, stark. Außer, dass es halt jetzt 4 Wochen dauert, bis die Folge erscheint, aber ansonsten. Ja, aber ansonsten. Ja. Wenn du es gut getan. Hättest ja schon vor einem Jahr machen können, wenn du schon länger vorbereitet hast. Ja. Cool. Ja, also diese Dokumentation muss extrem gut sein. Tatsächlich. Spannend. Helft mir mal kurz auf die Sprünge. Princess Bride, ist das auf Basis der Brautprinzessin? Das ist der Film. Ja, okay, weil ich kenne das Buch. Das Buch ist fantastisch, aber den Film habe ich gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, in den USA, den jeder gesehen. Das ist so ein typischer Jugendfilm, ja. Der wird auch ganz, ganz viel so auf Memes und so weiter zitiert. Ah, okay. Muss ich mal. Also gerade sowas, dieses Inconceivable und auch dieses You killed my father, prepare to die. Das sind so Zitate aus dem Film, die ganz oft kommen. Also so in so Memes verpackt und so. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich hab jetzt eine Katze vor Augen, die sagt, okay, nee. Ja, das kann ich so weit weg. Unbedingt anschauen. Ist ein sehr süßer Märchenfilm. Ansonsten, vielen Dank fürs Mitspielen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie alt auf unsere Zuhörer scheißt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Euch beiden und alle anderen. Ich verabschiede mich ja von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und bedanke mich bei denen fürs Mitspielen. Meinst du, die haben mitgespielt? Nö, ich bitte doch darum, denn Mitraten ist erlaubt. Verbindlichst. Tschüss mit Ö und ciao mit Au. Tschüss mit Ö. Nein, das sagt man nicht. Nein. Zu spät. Nein. Leute, die ciao mit tschö mit Ö sagen, die sagen auch zum Bleistift. Und das sind keine guten Menschen. Und tschüss mit Ö ist aber auch schlechter. Ich mache jetzt mal aus, okay?